Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Redaktion 17 Grad, stellen Ihnen in dieser Sendung den zweiten Teil des Essays der New Yorker Professorin und Publizistin Susie Linfield mit dem Titel »Die Rückkehr der progressiven Abscheulichkeiten« vor. In diesem formuliert sie einen Monat nach dem Massaker vom 7. Oktober 2023 eine Abrechnung mit den schockierenden Reaktionen der globalen Linken auf dieses Ereignis in Israel. Die Ereignisse des 7. Oktober haben Israelis aus allen politischen Lagern vor Augen geführt und sollten es jedem vor Augen führen, was es bedeutet, Palästina judenrein zu machen, wie es das Gründungsdokument der Hamas und ihre derzeitigen Führer versprechen. Der einzige Weg zur Befreiung Palästinas vom Fluss bis zum Meer, wie Tausende von Demonstranten weltweit skandieren, besteht in der Tat darin, alle dort lebenden Juden zu töten oder bestenfalls zu vertreiben, was die Hamas auch ganz offen als ihr Hauptziel bezeichnet. Rashida Tlaib, eine Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses, hat vor kurzem ein Video veröffentlicht, in dem sie diese Forderung unterstützt, die sie dann lächerlicherweise als wörtlich Aufruf zu einer friedlichen Koexistenz darzustellen versucht. Vielleicht stellt sie sich ja vor, dass den Millionen von Israelis, die aus dem Jemen, Marokko, Irak, Syrien und eine Reihe anderer arabischer Länder vertrieben wurden, das Recht auf Rückkehr angeboten wird. Die Hamas legt fest, dass jeder Muslim, einschließlich der Frauen und der Sklaven, verpflichtet ist, sich am immerwährenden Kampf zur Säuberung Palästinas von den Juden zu beteiligen, die sie als die mächtigste Kraft der Welt und den größten Feind der Menschheit bezeichnet. Der 7. Oktober 2023 war die praktische Umsetzung dieses Grundsatzes. Die Entschlossenheit vieler westlicher Linker, das Programm der Hamas zur Auslöschung der Juden zu ignorieren oder sich zu weigern, es als ernst gemeint zu betrachten, trotz der konsequenten Offenheit der Hamas bezüglich ihrer Ziele und Mittel, ist ein Zeichen für intellektuellen Orientalismus. Palästinenser werden lediglich als hilflose, reaktive Opfer betrachtet. Und nicht als Menschen, die Ideen und Handlungen entwickeln. für die sie zur Verantwortung gezogen werden können. Aber natürlich entwickeln sie politische Weltanschauungen und Programme, und die Hamas war in letzter Zeit besonders redselig bei der Erläuterung ihrer Pläne. Erst kürzlich bekräftigte der Hamas-Führer Ghazi Hamad in einem Interview mit dem libanesischen Fernsehsender LBC, dass seine Organisation noch viele weitere Anschläge in der Art des 7. Oktobers plane, bis sie Israel vernichtet haben. Eine Woche später sagte der Hamas-Sprecher Taher al-Nunu der New York Times, Zitat: "Ich hoffe, dass der Kriegszustand mit Israel an allen Grenzen dauerhaft sein wird." Zitat Ende. Dies macht Forderungen nach einem gegenseitigen Waffenstillstand, wie Talib es ausdrückt, widersinnig. In der Tat wäre ein Waffenstillstand im Gegensatz zu einer humanitären Kampfpause ein völlig einseitig israelischer, was die Frage aufwirft, warum Israel seine Waffen gegen einen eindeutig eliminatorischen Feind, der mehr als 220 Geiseln hält, niederlegen sollte. Was würde am Tag nach diesem einseitigen Waffenstillstand geschehen? Offenbar soll die Hamas ihre Bomben und Bombenfabriken, Sturmgewehre, Drohnen, Granaten, Raketen und Zehntausende von Kämpfern behalten dürfen, wenn sie künftige Massenabschlachtungen plant. Wie dies zu einer Annäherung an den Frieden führen soll, wie die Befürworter behaupten, und nicht zu einem nie endenden Krieg, wie die Hamas ihn verspricht, ist gänzlich unverständlich. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass viele Tod und Zerstörung ohne Ende als genau das ansehen, was die Israelis verdient haben. Hamas erkennt die Kategorie Zivilist nicht an, wenn es um Israelis geht, weshalb ein hochrangiger Hamas-Sprecher dem britischen Sender Sky News freimütig sagen konnte: "Wir haben keine Zivilisten getötet." Er hat nicht wirklich gelogen, das ist seine Sicht der Dinge. Was weniger bekannt, aber für das Verständnis der humanitären Katastrophe im Gazastreifen von entscheidender Bedeutung ist, ist die Tatsache, dass die Organisation die Kategorie des Zivilisten auch dann nicht anerkennt, wenn es um Palästinenser geht. Wie Nathan Thrall, ehemaliger Leiter des arabisch-israelischen Projekts der International Crisis Group und notorischer Kritiker Israels, im Interview mit dem New Yorker sagte, wusste die Hamas zweifellos, dass die außerordentliche Grausamkeit dieser Angriffe mit einer außerordentlich tödlichen israelischen Reaktion beantwortet werden würde. Es ist klar, dass dieser Akt der Hamas selbstmörderisch ist, sagte Thrall am Tag nach dem Massaker. Ich denke, dass die Angriffe garantiert den Tod von Zivilisten in einem größeren Ausmaß zur Folge haben werden, als wir es bisher gesehen haben. Amir Thibon, ein linker Journalist, der im Kibbuz Nahal Oz lebte, wo 14 Menschen getötet und 5 entführt wurden, schrieb in Haaretz, dass die Hamas am 7. Oktober wusste, dass sie die Todesurkunde von Tausenden von Gaza-Bewohnern unterzeichnet hatte. Für die Hamas war dies ein akzeptabler Preis für das Vergnügen, meinen jugendlichen Nachbarn zu ermorden und Kinder zu entführen. Sie wussten, dass Gaza eine schreckliche, schockierende Zerstörung erleiden würde. Sie haben es trotzdem getan, so Thibon in dem Artikel. Die Hamas hat inzwischen bestätigt, was Trall und Thibon bereits wussten. Zitat: Es war zweifellos bekannt, dass die Reaktion auf diese große Tat groß sein würde, sagte Khalil al-Hayya, ein führender Funktionär der Times. Tatsächlich hat die Hamas das Gemetzel in Gaza und den Hass auf Israel, den es hervorruft, schon immer als eines ihrer besten Werkzeuge angesehen. Tote palästinensische und tote israelische Babys dienen ihren Zwecken gleichermaßen, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Die Tatsache, dass dies unbegreiflich pervers ist, macht es nicht weniger wahr. Israel trägt natürlich die Verantwortung für seine Entscheidungen, einschließlich der Belagerung des Gazastreifens, die meiner Meinung nach moralisch falsch ist, und der Bodeninvasion, die es nicht ist. Das schreibt Susie Linfield, deren zweiten Teil ihres Essays »Die Rückkehr der progressiven Abscheulichkeiten« wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in dieser Sendung zur Kenntnis geben. Und sie schreibt weiter: »Auch wenn Israel diesen Krieg nicht gewollt hat, ist es verantwortlich für seine Handlungen und deren Folgen, auch für die Unbeabsichtigten. Der Preis für die Zivilisten in Gaza ist entsetzlich, doch die enorme Zahl unbewaffneter Palästinenser, die, wie die Hamas es ausdrückt, zu Märtyrern geworden sind, stellt für ihre Führung kein Problem dar. Wie das Gründungsdokument der Gruppe darlegt, ist, Zitat, der Tod um Allahs Willen der erhabenste aller Wünsche. Das ist keine bloße Rhetorik. Als die Massaker begannen, bestand der ranghohe politische Führer Ismail Haniya darauf, dass es nur um Sieg oder Märtyrertod gehe. Einfache Palästinenser, die keinen Einfluss auf die Angriffe hatten, sehen das vielleicht anders. Sie sind fassungslos und erschrocken über die Wut der israelischen Reaktion. Selbst als sich die Leichen schon stapelten, blieb die Hamas unbesorgt. Erst kürzlich wischte der erwähnte Ghazi Hamad die zivilen Opfer beiseite, indem er im Interview mit LBC verkündete, wir werden eine Nation von Märtyrern genannt und wir sind stolz darauf, Märtyrer zu opfern. Musa Abu Masuk, ein weiterer Sprecher, besteht in einem Interview mit dem arabischsprachigen Sender von Russia Today darauf, dass die Gruppe keine Verantwortung für das Schicksal oder das Wohlergehen von Zivilisten im Gazastreifen trage und räumt ein, dass ihr ausgedehntes Netz unterirdischer Tunnel dem Schutz der Hamas-Kämpfer und nicht der Zivilisten dient. Im Gegensatz zu den sogenannten Märtyrern, darunter auch Kinder, die die Hamas voller Stolz opfert, sind ihre Kämpfer im Untergrund relativ sicher, wo sie Vorräte an Lebensmitteln, Treibstoff, Medizin und natürlich Waffen horten. Ein Großteil der Führungsriege lebt jedoch im Luxus in Doha, Teheran und in anderen Städten. Das Begehren der Hamas nach toten Gaza-Bewohnern war noch nie so offensichtlich wie in diesem Krieg. Sie hat sich den internationalen Forderungen nach einem humanitären Korridor nicht angeschlossen und weigert sich, die entführten Geiseln freizulassen, was die Voraussetzung für die Beendigung der Belagerung wäre. Es gibt und gab schon immer auch eine andere Tradition, ein anderes Verständnis davon, was es bedeutet, progressiv zu sein und sich auf die Seite der Unterdrückten zu stellen, als die bisher beschriebene antisemitische. Im Jahr 2011 veröffentlichte Fred Halliday auf der Plattform Open Democracy einen Aufsatz mit dem Titel »Terrorism in Historical Perspective«. Es ist das intellektuell und moralisch klarsichtigste Werk zu diesem Thema, das ich kenne. Halliday wandte sich an seine linken Genossen und brachte ein entscheidendes Argument vor. Jede Bewegung, die den Anspruch erhebt, ein unterdrücktes Volk zu vertreten, muss ethisch handeln, auch wenn sie nicht an der Macht ist und sich selbst als schwach empfindet. Sexuelle Folter kann nicht antiimperialistisch sein. Und sie ist auch keine verständliche, geschweige denn unvermeidliche Reaktion auf Unterdrückung. Ein eliminatorisches Programm ist keine Freiheitscharta. Unterdrückung ist kein Freibrief dafür, Köpfe von Körpern abzutrennen, hunderte junger Festivalbesucher zu erschießen, Menschen totzuschlagen, Kinder vor den Augen ihrer Eltern zu ermorden und umgekehrt, nackte Frauen aus nächster Nähe zu töten und Babys und alte Menschen zu entführen. Es gibt kein politisches Universum, in dem dies revolutionäre, emanzipatorische oder antikolonialistische Taten sind. Und schon gar nicht schöne. Sadismus und Gewalt sind nicht synonym. Die Geschichte hat immer wieder bewiesen, dass Terroristen und Freiheitskämpfer nicht dasselbe sind. Weshalb Erstere nie etwas erreichen, das auch nur annähernd Befreiung oder Gerechtigkeit bedeutet. Es gibt keinen Platz für ein Ja, aber. Warum ist das, wenn es um den Tod von Israelis geht, so schwer zu verstehen? Die Reaktion der westlichen Linken auf den 7. Oktober wird man als einen Moment moralischer Korruption ansehen, der sich mit der Verteidigung von Stalins Säuberungen messen kann. Mit den antisemitischen Schauprozessen in der Tschechoslowakei 1952, der sowjetischen Invasion in Ungarn und in der Tschechoslowakei und der antisemitischen Vertreibung in Polen 1968 sowie der Leugnung des Völkermords der Roten Khmer und der Bewunderung für Chinas brutale Kulturrevolution. Seit dem 7. Oktober gibt es eine Handvoll liberaler und linker Autoren, die mutig und ehrlich geschrieben haben. Jonathan Friedland und Howard Jacobson im Guardian, Michael Walzer im Atlantic, Michelle Goldberg in der New York Times, Alan Johnson und Carrie Nelson in Fathom, Sailor Ben Habib auf Medium, doch sie sind leider Ausnahmen. Die Linke von Halliday, die Linke des humanen Universalismus und nicht des Antiimperialismus, ist in der Versenkung verschwunden. Außer in Israel. Irgendwie hat diese Nation völkermörderischer, weißer, faschistischer Siedlerkolonialisten eine Linke hervorgebracht, die immer noch an den traditionellen Prinzipien der universalistischen Würde und Gleichheit festhält. Und die nicht zu zimperlich ist, den Terrorismus als das zu erkennen, was er ist. Sie lehnt den manichäischen Reduktionismus ab, etwas, das sie sich nicht leisten kann, und sie kann daher mehr als einen Gedanken auf einmal haben. Sie weiß, dass Israel ein mächtiges Land ist und dass es von seinen Feinden existenziell bedroht wird. Sie weiß, dass es Verursacher der Besatzung und Opfer des Terrorismus ist. Sie weiß, dass man die Art und Weise, in der die Regierung Netanyahu den Krieg führt, ablehnen und gleichzeitig bekennen kann, dass ein Krieg geführt werden muss. Sie weiß, dass der Sieg über die Hamas und der Sieg über die fanatischen Ultranationalisten in ihrer Mitte und in ihrer Regierung nicht nur zusammenhängen, sondern gänzlich voneinander abhängig sind. Sie lehnt das Konzept der Kollektivschuld ab, sei es von Israelis oder Palästinensern. Sie hat eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was Antisemitismus ist. Sie versteht notwendigerweise Tragödien. Ihr Ton ist nüchtern und nicht theatralisch. Dies sind die Menschen, die mehr für die Verteidigung der palästinensischen Rechte und die Förderung der palästinensischen Souveränität getan haben, als alle selbstherrlichen Dekolonialisten, Boykotteure und Antiimperialisten des Westens zusammen. Michael Sfard ist einer der wichtigsten israelischen Menschenrechtsanwälte. Er hat sein Leben damit verbracht, die Rechte der Palästinenser innerhalb und außerhalb der Gerichtssäle zu verteidigen. Vor kurzem hat er Israels politische Reaktion auf den 7. Oktober aufs Schärfste verurteilt. Zitat: Israel ist heute ein Land und eine Gesellschaft, in der Gesetzgeber der Regierungspartei offen und schamlos zu einer zweiten Nakba aufrufen, indem der Verteidigungsminister anordnet, Millionen von Zivilisten Wasser, Lebensmittel und Treibstoff zu verweigern. Ein Land, dessen Präsident Isaac Herzog Israels gemäßigtes Gesicht sagt, dass alle Bewohner Gazas für die Verbrechen der Hamas verantwortlich seien. Wenn die politische und militärische Führung jegliche Zurückhaltung verliert und Ideen über einen massiven Schlag gegen die Zivilbevölkerung gutheißt, schaffen wir eine Gesellschaft, in der der Prozess abgeschlossen ist, in dem die Menschen auf der anderen Seite ihrer Menschlichkeit beraubt werden. Und wenn das passiert, ist das Inferno nicht mehr weit. Zitat Ende. Aber Michael Sfard wandte sich auch an seine vermeintlichen Verbündeten mit den Worten, Zitat Anfang, nicht weit von uns, auf ihrem eigenen Weg zum Schwarzen Loch, schweben diejenigen, die sich als Mitglieder der progressiven Linken bezeichnen. Es fällt ihnen schwer, ohne Zögern und ohne in den sogenannten Kontext zu flüchten, eine satanische Orgie der Zerstörung ziviler israelischer Gemeinden in der Nähe des Gazastreifens mitsamt ihren Bewohnern zu verurteilen. Einige plappern sogar davon, dass die Entkolonialisierung ein hässlicher Prozess sei. So sei es zum Beispiel in Algerien und Kenia gewesen. Ich lese das und vergehe vor Scham. Vielleicht haben Sie es nicht verstanden, aber der Kampf für die Beendigung der Besatzung und für die Unabhängigkeit des palästinensischen Volkes ist Teil des universellen Kampfes für die Verteidigung der Menschenrechte aller Menschen, nicht andersherum. Der Gedanke der Unantastbarkeit des menschlichen Lebens, der edle Gedanke, dass jeder Mensch Grundrechte hat, die nicht untergraben werden dürfen, ist kein Instrument zur Durchsetzung der palästinensischen Unabhängigkeit, sondern umgekehrt. Ende des Zitats. Die westliche Linke, die es sich in den sicheren, wohlhabenden Städten der liberalen Demokratien gut gehen lässt, lebt in einer ganz anderen Welt als in der, die Michael Swart bewohnt. Ihr moralischer Verfall mag plötzlich deutlich geworden sein, aber ein derart ethischer Zusammenbruch braucht Zeit, um sich zu entwickeln. Der 7. Oktober hat die lange schwelende theoretische Verwirrung und die moralische Leere offenbart, die in vielen der heutigen progressiven Bewegungen vorherrschen. Eine Linke, die auf die sogenannte Entkolonialisierung fixiert ist, verwechselt einen Todeskult mit einer Befreiungsbewegung und ist nicht in der Lage, ein Blutbad zu erkennen, selbst wenn es von den Mördern selbst gefilmt und weltweit publik gemacht worden ist. Eine Linke, die zu Recht die absolute Verurteilung der weißnationalistischen Vorherrschaft fordert, weigert sich, sich von der islamistischen Vorherrschaft zu distanzieren. Eine Linke, die die Welt in Rassisten und Antirassisten einteilt und von Menschen, die wie ich aussehen, besessen ist, kann nicht verstehen, dass der Zusammenprall zweier nationaler Bewegungen nichts mit Hautfarbe oder Rasse zu tun hat. Eine Linke, die die Vielfalt feiert, verunglimpft eines der kulturell und ethnisch vielfältigsten Länder der Welt. Eine Linke, die sich damit brüstet, Flüchtlinge zu verteidigen, verunglimpft eine Nation, die fast ausschließlich von Flüchtlingen gegründet wurde, die zu den verelendetsten und meistverfolgten in der Geschichte gehören, als Siedlerkolonialismus. Eine Linke, die die Welt aufteilt in edle einheimische Völker und die Fremden, die sie verschmutzen, reproduziert die neofaschistische Weltsicht der extrem Rechten von Donald Trump bis Marine Le Pen. Eine Linke, die die Intersektionalität lobt, hat nicht bemerkt, dass die Achse der Hamas-Unterstützer aus dem Iran besteht, der zuletzt durch die Ermordung hunderter Demonstranten, die die Freiheit der Frauen forderten, berühmt wurde. Eine Achse, die aus der mörderischen Diktatur von Bashar al-Assad besteht und aus der Hisbollah, einer weiteren fundamentalistischen islamischen Gruppe, die sich der Zerstörung Israels verschrieben hat, und die libanesische Mitbürger, die sich ihr widersetzen, terrorisiert und bisweilen ermordet. Was für eine Linke lässt sich mit solchen Kräften ein? Sie hat im Übrigen auch nicht bemerkt, dass der IS und Al-Qaida seit dem 7. Oktober die Muslime dazu aufrufen, in Solidarität mit der Hamas weltweit Operationen gegen die Juden zu verstärken. Polishing the mirror. Und so stellt sich wie immer die ewig quälende jüdische Frage, auch wenn viele in der Linken zu glauben scheinen, sie sei bereits beantwortet. Eine Linke, die Jahre damit verbracht hat und massenweise Tinte dafür vergossen hat, weitschweifig darauf zu bestehen, dass Antizionismus nicht den Antisemitismus umschlagen kann, ist nicht in der Lage, eine Miliz von erklärten Judenmördern zu erkennen, geschweige denn klar zu verurteilen. Eine Linke, die in jedem Winkel und in jedem weißen Herzen systemischen Rassismus sieht, kann den systemischen Antisemitismus nicht erkennen, der zu Massenmord führt. Ich habe 10 Juden mit meinen eigenen Händen getötet, jubelte ein Hamas-Terrorist, als er inmitten des Massakers vom 7. Oktober seine Eltern anrief, um ihnen die gute Nachricht zu überbringen und Fotos als Beweis zu schicken. Diese Erfolgsmeldung, gleichsam modern und rückständig, muss ebenso als Ursache für den 7. Oktober erkannt werden. Auch das ist ein wesentlicher Teil seines Kontextes. Individuell und kollektiv haben israelische Linke ihr Bedauern, ihren Schock und ihre Wut über den Verrat der westlichen Linken zum Ausdruck gebracht. Vor allem aber haben sie versucht, ihre vermeintlichen Genossen darüber aufzuklären, wie eine echte linke Antwort sowohl auf die Besatzung als auch auf den 7. Oktober aussehen muss. Eine auf Mediapart veröffentlichte Gruppenerklärung, die von einigen der prominentesten Intellektuellen Israels unterzeichnet wurde, besagt unter anderem: Viele unserer Kollegen auf der ganzen Welt haben sich entschieden gegen den Angriff der Hamas ausgesprochen und den Opfern unmissverständlich ihre Unterstützung angeboten. Auch prominente Stimmen in der arabischen Welt haben deutlich gemacht, dass es keine Rechtfertigung für sadistische Morde an unschuldigen Menschen gibt. Zu unserer Bestürzung haben jedoch einige Elemente innerhalb der globalen Linken, Personen, die bisher unsere politischen Partner waren, mit Gleichgültigkeit auf diese schrecklichen Ereignisse reagiert und manchmal sogar die Aktionen der Hamas gerechtfertigt. Und es gibt sogar diejenigen, keine geringe Zahl, für die der dunkelste Tag in der Geschichte unserer Gesellschaft ein Grund zum Feiern war. Diese Vielfalt an Reaktionen hat uns überrascht. Wir hätten nie gedacht, dass Menschen, die der Linken angehören und die für Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit und Wohlfahrt eintreten, eine so extrem moralische Gefühllosigkeit und politische Rücksichtslosigkeit an den Tag legen würden. Wir betonen, es gibt keinen Widerspruch zwischen der entschiedenen Ablehnung der israelischen Unterdrückung und der Besatzung und der unmissverständlichen Verurteilung brutaler Gewaltakte gegen unschuldige Zivilisten. In der Tat muss jede konsequente Linke beide Positionen gleichzeitig vertreten. Die Soziologin Eva Illouz äußerte sich sogar noch deutlicher als die eben zitierte Erklärung. Sie schloss kürzlich einen Artikel in Haaretz mit dieser Abschiedsbemerkung. Viele Araber, innerhalb und außerhalb Israels, haben das Mitgefühl gezeigt, das der doktrinären Linken so schockierend gefehlt hat. Sie haben an unserer Seite gestanden. Sie sind es, mit denen wir eine Partei der Menschlichkeit aufbauen müssen, die entschlossen ist, Gerechtigkeit und Frieden zu schaffen. Die globale Linke hat sich selbst von nun an überflüssig gemacht. Zitat Ende. Die Linke in Israel versteht im Gegensatz zur weltweiten Linken, dass die Hamas beseitigt und nicht beschwichtigt werden muss. Ein Land, das nicht die Leute tötet, die versucht haben, meine Töchter zu ermorden, und diejenigen, die sie geschickt haben, hat seine Existenzberechtigung verloren, schrieb der vorhin erwähnte Journalist Amir Tibon. Die Zivilbevölkerung im Gazastreifen muss so weit wie möglich geschützt werden. Aber dass die Hamas Kämpfer und Waffen in der Zivilbevölkerung und an zivilen Orten versteckt hält, garantiert, dass dieser Krieg äußerst hässlich sein wird. Nach dem Krieg werden neue politische Verhältnisse entstehen, aber nur ein Narr würde vorhersagen, wie diese aussehen werden. Eines ist klar: Die politischen Führungen beider Bevölkerungen haben diese und einander ins Verderben geführt. Der 7. Oktober, schrieb Tibon, hat nichts an meiner Überzeugung geändert, die auf einer kalten, kalkulierten Lesart der Realität beruht, dass wir auf lange Sicht Wege finden müssen, dieses Land zu teilen. Aber zuerst müssen wir überleben. Es ist offensichtlich, dass es viele Linke gibt, die diesen letzten Satz bestreiten.